In der Früh, als ich aufstand, da gab's schon Sonnenschein. Jedes Lied aus dem Radio erklang für mich allein. Dann bei der Fahrt zur Arbeit, da hab ich dich gesehen. Und es war nicht wie immer, und drum muss ich eingestehen. Ein Tag so zum Gern haben, der ist ganz sicher hold. Ja, was es auch sein mag, ich hab an allem Freude. Ich brauche nur Musik, so dacht ich immer zu. Doch das, was es ausmacht, bist ganz sicher allein nur du. Auch Sorgen sind vergessen, die mich so sehr gequält. Ja, ich sehe alles heiter, weil das allein noch zählt. Jetzt fehlt mir nur ein Kuss von dir, dann wär mein Glück komplett. Doch ich glaube ganz fest daran, dass ich heute noch Chancen hätte. Ein Tag so zum Gern haben, der ist ganz sicher heut. Ja, was es auch sein mag, ich hab an allem Freude. Ich brauche nur Musik, so dacht ich immer zu. Doch das, was es ausmacht, bist ganz sicher allein nur du. Radio Heimatmelodie, die Nachrichten. Es ist 11 Uhr. Im Studio Lea Matschul.